Ja, Erik Meyer hier für 4 Ecken, 2 Elfer mit den letzten Informationen kurz vor dem Champions League-Finale. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Tja, was kann man über beide Mannschaften sagen? Bayern München sind die mit der roten Hose und mit dem roten Trikot. Stimmt's? Ja. Und Borussia Dortmund sind die mit dem? Mit der gelben Hose und mit dem schwarzen Trikot. Stimmt's? Ja, und deswegen ist mit dem Trikot dem ganzen Tal, mit dem ganzen Tal bestimmt gewonnen. Genau. Und weißt du denn auch, wo die Mannschaften Fußball spielen? In welcher Stadt? Die sind genau in dieser Garten. Die sind im Garten, genau. Und zwar heißt der Garten Wembley Stadion. Genau. Genau. Und deswegen war es immer so, weil das so ein Garten war. Und sag mal, Franz, du hast ja selber schon das ein oder andere Champions-League-Finale gespielt. Wie ist das für dich, wenn du jetzt von außen zugucken musst, bei so einem wichtigen Spiel auch? Das ist halt so, wenn man ein Kind oder eine Frau ist. Deswegen ruft man immer Mama und deswegen war das immer nicht. Mhm. Du bist ja selber, du kommst ja aus Bayern und für wen schlägt denn dein Herz in diesem Finale? Für Dortmund oder für Bayern München? Für Bayern München. Ja klar, da muss ich selber lachen. Blöde Frage von mir. Und das war so, von Bayern München. Das war so, von Bayern München. Von Bayern München. Sag mal, du hast ja bestimmt auch tolle Karten für das Spiel morgen. Also zum Angucken von dem Spiel. Hast du bestimmt tolle Karten bekommen, oder? Ja. Das war das so, aber. Du gruselst ja hier gerade in deiner allwissenden Müllhalde sozusagen. Die hast du ja mal als Kiste dabei. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft gucken musst, Franz, würdest du dann sagen. Aber kurz. Ja, genau. Würdest du dann sagen, also was denkst du, wer wird morgen Spieler des Spiels? Lewandowski? Oder doch eher Franck Ribéry? Vielleicht Todi Bidi. Todi Bidi? Franck Ribéry? Suki Lila. So, ja, das stimmt. Du weißt auch, im Halbfinale... Ja, weil das immer so ist. Und deswegen war das nicht mehr so. Und dann haben sie immer gemacht und dann... Was mich noch interessiert, du warst ja in Barcelona. Ja, ja, aber das ist nur ein Spiel, ich weiß nicht. Aber wenn du in Barcelona, das ist halt so. Ja. Das war so, in Barcelona Auf Barcelona würde ich kurz nochmal zu sprechen kommen. Die wurden ja von Bayern. Moment, die wurden ja von Bayern. Ja, Moment. Franz, lass mich doch mal eine Frage. Franz, ich weiß jetzt. Aber nicht mit dem Ungeheuer. Deswegen, mein Haus war. Das Ungeheuer hieß das zufällig Loch Messi? Aber Loch Messi hat im Rückspiel gar nicht mitgemacht. Aber Kiva oder Sili oder Para oder das ist alles. Franz, einen Moment noch. Franz, mir geraten. Also Franz, mit dir kann man ja überhaupt nicht reden. Immer. Franz. Das ist doch kein Gespräch. Franz, jetzt ganz kurz. Franz, Barcelona, Franz, ja, du redest dich in Rage. Du redest dich in Rage. Franz, ganz wichtig an dieser Stelle. Pass mal auf, Franz. Barcelona hat ja Bayern München, die haben keinen Stich gesehen. Hättest du, Franz, hör mir kurz zu. Das ist eine wichtige, Franz, das ist eine wichtige Frage. Also, Franz, wirklich. Franz, jetzt pass mal auf. Franz. Also, Franz, mit dir ist ja Diskussion. Also ist ja gar nicht möglich diskutieren. Ich komme mir gerade vor wie bei Reds. Wirklich. Hör mal zu jetzt, Franz. Ja. Barcelona hat ja keine Chance gehabt gegen Bayern München. Hättest du das im Vorfeld auch so gedacht? Ja, weil das so ist halt. Und auch Dortmund war ja sehr überraschend. Was machst denn du, Franz? Ich will es doch mehr aufziehen. Also, Ich bin Japaner. Ja, ist okay. Aber Dortmund gegen Real Madrid, da hat ja auch jeder gedacht. Moment, Franz. Da hat ja Dortmund gegen Real Madrid hat ja auch jeder gedacht, dass. Wie heißt du? Ich? Ja. Erik Meyer bin ich doch. Und ich bin aber den. Du bist Franz Beckenbauer, das war schon immer so. Das erkennt man doch schon an deiner Lichtgestalt, die dich immer umgibt, Franz. Ja, ich bin kein Franz. Nee, du bist eine Lichtgestalt. Nee. Du bist doch die Lichtgestalt. Doch. Auf jeden Fall Franz, Lichtgestalt Franz oder wie auch immer. Warte mal, Dortmund gegen Real Madrid, das war ja sehr überraschend. Fandst du nicht auch? So, Franz, jetzt musst du noch einmal kurz sagen, was glaubst du, wer morgen gewinnt? Dortmund oder Bayern München? Ich bin Bayern München. Okay, danke, Franz. Damit zurück ins Vierecken 2 Elver Funkhaus.